WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Über 800.000 Menschen sind Anfang der 1960er Jahre aus der Türkei nach Deutschland gekommen im Rahmen des sogenannten Anwerbeabkommens. Denn in Deutschland wurden dringend Arbeitskräfte gesucht. Etwa 350.000 Türkinnen und Türken sind geblieben und wurden die erste Generation türkischer Einwanderer. Mittlerweile ist die dritte Generation erwachsen und hat eigentlich genau die gleichen Probleme wie junge Erwachsene mit deutschen Wurzeln. In Ralf Hamer Hörspiel Bitmemish, Not Finished Yet reden drei junge türkischstämmige Frauen über sich und ihre Großmütter, über Heimat, über Zugehörigkeit. Und in diesen Gesprächen kommt Überraschendes raus. Hier brummt was. Hört ihr mich? 1, 2, 1, 2. Hallo, hört ihr mich? Hallo. Bitmemish. Hört ihr mich? Bitmemish. Bitmemish. Not finished yet. Mach den Tisch nicht so hoch. Von Ralf Hamann. Okay, habt ihr's? Puh, los geht's. Erster Erinnerungsraum. Ab. Jeden Tag schwörst du, dass du wieder zurückgehen wirst. In die Heimat zurück. Du vermisst jetzt schon deine Eltern. Du liebst deine Eltern über alles. Und dann lebst du dich ein. Langsam. Es geht dir in deiner neuen Heimat besser. Langsam. Du bekommst Kinder. Du lernst die Sprache. Langsam. Stopp mal. Aufbruch. Es sind auch mehr Frauen alleine nach Deutschland gekommen, als man denkt. Ja. Ich meine, bis zum Anwerbestopp waren ein Fünftel der aus der Türkei emigrierten Menschen Frauen. Absolut, ja. Wie meine Oma, ne? Die musste richtig gegen ihre Familie sich durchsetzen und ist dann alleine hergekommen. Ich finde es Wahnsinn, was unsere Omas geschafft haben und uns und unseren Eltern ermöglicht haben. Ja. Alleine der Mut, in einem fremden Land neu anzufangen, von alleine. Ja, das stimmt. Sie haben den Grundstein gelegt. Ich meine, dass es mutige türkische Frauen gibt, das wird doch meist vergessen. Ja, weil sie vielleicht zu sehr mit Kopftüchern beschäftigt sind. Jetzt das Reenactment zum Anwerbeabkommen in den 60er Jahren. Die Musik wechselt. Bitte. Seitens der zuständigen Arbeitsämter wird offen zugegeben, dass die Arbeitskräftereserven in den Ländern der Bundesrepublik erschöpft sind. Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Versuch zu machen, gute Arbeitskräfte anzuwerben und im Untertagebetrieb unserer Schachtanlage einzusetzen. Das Auswärtige Amt beehrt sich über den Abschluss einer Vereinbarung über die Vermittlung von türkischen Arbeitnehmern nach der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen. Musik aus. Mein Name ist Ayşe Buz. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Sereke in der Nähe von Istanbul und ich möchte nach Deutschland. Mein Name ist Ayşe Beyaz. Ich bin 20 Jahre alt, bin in Iskenderun geboren und möchte nach Deutschland. Ich heiße Ayşe Balıkçı. Ich bin 24 Jahre alt, bin in Yozgat geboren und möchte nach Deutschland. Und Musik. Es ist nicht so, dass wir direkt darüber gesprochen haben, aber aus Geschichten, die ich erinnere, kann ich ableiten, was es für eine Stimmung, was es für ein Empfang war. Eigentlich sehr freundlich. Vielleicht liegt das an Köln. Aber meine Großeltern sind auch beide sehr warme, herzliche Menschen. Meine Großeltern väterlicherseits leben in Istanbul. Papa ist in jungem Alter allein nach Deutschland gekommen. Meine Großeltern von Mamas Seite sind 1964 durch die Arbeiterwelle nach Deutschland gekommen. Meine Mama war da 2 Jahre alt. Sie ist noch in Herecke geboren und in Köln-Mühlheim aufgewachsen. Meine Großmutter lebt noch und ist unheimlich cool. Sie sind in den 70ern aus Iskenderun gekommen. Damit fing alles an. Der Nachbar hat meiner Mutter zum Beispiel Nachhilfe gegeben. Jeden Sonntag. Meine Mutter oder meine Tante haben dafür auf die Kinder aufgepasst nebenan. Meine Oma wurde auch ab und zu zum Kaffee eingeladen. Oder hat die zum Essen eingeladen? Eigentlich immer, wenn wir zu ihr kamen, war meine Oma am Backen und am Kochen. Und so toll. Und wenn sie Lust hatte, hat sie ein Holzbrett genommen und sie saß da im Schneidersitz. Der perfekte Schneidersitz. Den kriege ich immer noch nicht so hin. Und sie hat ihn mit über 60 so hingemeistert. Wahnsinn. Sie hat sich hingesetzt und angefangen, mit Mehl einen Teig auszurollen, zu belegen und später in der Pfanne dieses typisch türkische Brot Gözleme zu machen. Oder Mante, wie die italienischen Ravioli. Da war so viel Handarbeit und so viel Liebe drin. Und immer, wenn wir angekommen sind, sie hat immer in der Küche viel rumgespaßt, da hat sie uns mit Mehl beworfen. Musik aus. Aber ich musste mir auch von ihr immer ganz viel anhören, ne, dass ich nicht so geschickt in der Küche wäre wie meine Schwester. Ja, das ging mit so Kleinigkeiten los. Hier, wir haben die türkischen Xatma vorbereitet und ich sollte die Paprika schnibbeln. Dann warst du die Paprikaschnibblerin? Ja, dachte ich zumindest. Weil irgendwann, ne, hat sie mich zur Seite geschubst und gesagt, du kannst das überhaupt nicht, lass das deine Schwester machen. Ja, die hat halt versucht, uns in der Küche viel beizubringen. Das war auch wirklich süß, ne, aber richtig klassisch. Immer nur mir und meiner Schwester. Mein Bruder, der wurde da überhaupt nicht einbezogen. Ja, das kenne ich. Ja, der wollte aber immer gerne mitmachen. Aber damals, weißt du, das war ganz klar Mädelsarbeit. Meine Oma sagt, sie haben immer unter sich verkehrt. Das gab es. Die Nachbarn sind türkisch und wenn sie putzen war, waren da nur türkische Frauen. Und bei Opa sieht es genauso aus. Besser, sie vermischten sich nicht und pflegten ihre eigene Kultur. So war es leichter, sie zu kontrollieren und bei Bedarfsende wieder zurückzuschicken. Hier hat man schon hart gearbeitet. So sagen die das. Die hatten ja auch nicht die angenehmen Jobs. Opa hat in Schichten gearbeitet und hat auch alle Wochenenden mitgenommen. Und Oma hat Treppen geputzt. Macht was aus euch, sagt sie dann immer. Stopp mal. Meine lieben Eiches, ich freue mich schon auf Deutschland. Deutschland ist so schön. Das sagen alle, ich schwöre. Eiche, ich habe trotzdem ganz schön Bauchweh bei der ganzen Sache. Vielleicht sollte man noch ein wenig warten. Aisha, Sie wollen ja, dass wir kommen. Das steht doch im Anwerbeabkommen. Ich hab's gelesen. Sie freuen sich. Sie haben uns hier eingeladen. Wer macht Willy Brandt? Ich. Gut. Und wer Helmut Schmidt? Na, wer wohl. Gut. Dies ist keine feindselige Haltung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern. Aber wir müssen in einer solchen Situation... Natürlich. Zuerst unsere eigenen Landsleute denken. Gut. Wir haben uns übernommen mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen Welten. Es war ein Fehler, dass wir zu Beginn der 60er Jahre Gastarbeiter aus fremden Kulturen ins Land holten. Namen und ihre Bedeutungen. Szene, dritter Erinnerungsraum. Ab. Als wir in Deutschland angekommen sind, haben uns viele Einheimische für Franzosen gehalten. Sie haben uns immer Komplimente gemacht. Diese Komplimente habe ich nie verstanden. Was dachten sie eigentlich, wie wir in der Türkei gelebt haben? Manchmal fragen mich die deutschen Freunde, warum die jungen türkischen Frauen alle Kopftuch tragen und kein Deutsch verstehen. Da bin ich ratlos. Ich habe nie ein Kopftuch getragen und mein Mann ist auch nie 3 Meter vor mir hergegangen. Eine Geburt, die einem Urknall gleicht. Das Entstehen selbst. Beworfen werden mit Namen. Schon jetzt scheint klar, wer ich sein soll. Du sollst sein, Aytçiçek. Strahlend wie der Mond. Schön wie eine Blume. Cansu, Lebenselixier. Deniz, Meer. Du sollst sein, Kübra, Erhabene. Asra, nicht betretener Sand. Asl, Wahrheit. Und du sollst sein, Ebru, Marmorpapier. Sibel, Regentropfen zwischen Himmel und Erde, der nicht auf die Erde fällt. Melek, Engel. Ich bin Melek. Ich bin in Köln geboren und lebe in Córdoba. Einmal habe ich das Finanzamt in Süddeutschland angerufen, Und die Frau ist davon ausgegangen, dass ich auf gar keinen Fall Deutsch spreche. Und tatsächlich fielen mir einige Worte nur auf Englisch ein. Sie meinte, wir könnten auch einen Übersetzer mit dazu holen. Ich erklärte ihr, es gehe darum, dass ich die Worte nur auf Englisch weiß, da ich auf Englisch studiert habe. Ja, das ist okay. Es ist ja auch schwer, wenn man in Deutschland lebt. Und ich, verstehen Sie mich? Das war nicht der Punkt, den ich versucht habe, klarzumachen. Und irgendwann ist mir echt der Kragen geplatzt, weil mir aufgefallen ist, wie viele Vorurteile da in ein paar Sätzen über mir ausgeschüttet wurden. Ich bin Dennis. Ich bin in Köln geboren und lebe in Amsterdam. Ich bin so aufgewachsen, dass ich anders aussehe als meine deutschen, großen, blonden, dünnen Freundin. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ich werde auch in der Türkei anders angeguckt. Ich bin Asle. Ich bin in Wuppertal geboren und lebe auch da. Ich bin dunkelhaarig und habe dunkle Augen. Viele sagen, du kommst aus Spanien. Ich sag, nein. Du kommst aus Italien. Nein. Aus Griechenland? Nein. Was ich erlebe, ist eher, was man positiven Rassismus nennen würde. Du siehst gar nicht türkisch aus. Alle Türken sind konservativ und tragen Kopftücher. Sie sind nicht modern. Das ist, was ich immer erlebe. Ist doch klar, dass alle Türken konservativ sind und ein Kopftuch tragen. Sie denken, alle Türken sind und bleiben Gastarbeiter. Sie können sich nicht vorstellen, dass eine Türkin studiert und dafür zu Hause auszieht. Allein. Ist doch klar, dass alle Türken von der Familie übergangslos zu ihrem Ehemann gegeben werden. Kochsound an, Küchenakustik ab. Ich bin die Kartoffelschälerin. Ich bin die Kleinschneiderin. Ich bin die Brutzlerin, die mit Weißwein Ablöscherin. Ellerin Salek. Asli, ich danke deinen Händen fürs Kochen. Danke. Du bist so eine deutsche Kartoffel. Aber echt? Hey, meine Mutter kocht auch deutsche Gerichte. Ja. Ja, wenn Freunde bei uns zum Essen waren, ja, dann haben die immer was typisch Türkisches erwartet. Ja. Ja, und waren enttäuscht, als es dann Kartoffelbrei, Fischstäbchen und Spinat gab. Zurück zur Musik. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen verlernen, empathisch zu sein. Sie versuchen, das Gefühl bewusst nicht zu empfinden, um gewisse Bilder, die sie von Menschen haben, beibehalten zu können. Als ich in Korea mein Auslandssemester gemacht habe, wurde ich sehr positiv verstärkt. Während des Koreakrieges waren es die Amerikaner, die Südkorea am meisten unterstützt haben. Und danach die Türkei. Daher lieben sie die Türkei und haben nach 70 Jahren immer noch so eine tiefe Dankbarkeit. Und da wurde ich immer gefragt, woher ich komme. Aus Deutschland. Aber du siehst nicht deutsch aus. Und dann meinte ich Türkei. Und von da an waren sie so begeistert. Das hat mir so eine große positive Verstärkung gegeben mit dem Türkischsein. Das war das erste Mal, dass ich so eine Reaktion bekommen habe. In Deutschland sage ich eher, meine Eltern sind türkisch, aber ich bin deutsch. Es ist gut, nicht türkisch oder nicht typisch türkisch zu sein. Und das war auch von meinen Freunden ganz oft wie ein Kompliment. Aber deine Familie ist gar nicht so typisch türkisch. Soll ich mich jetzt dafür bedanken, oder was? Ist doch klar, dass alle Türken potenzielle Retter Koreas sind. Ich kann vielleicht noch etwas dazu sagen. Das passiert mir heutzutage immer wieder, und zwar, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und andere Menschen kennenlerne. Ich stelle mich vor und dann heißt es immer, woher kommt denn dein Name? Und dann sage ich, aus dem Türkischen. Und dann sagen die immer, du bist Türkin? Ich antworte, ich bin Deutsche, aber ich bin auch Türkin. Ja, auf jeden Fall. Die Leute sind dann immer so, ach, du siehst ja so deutsch aus und du sprichst ja so akzentfrei. Und dann denke ich immer, ja, ich bin ja auch hier geboren. Mit dem türkischen Pass habe ich viele Sachen erlebt. Deswegen habe ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile. Eigentlich ist das für mich echt unwichtig. Aber ich reise viel und mit dem türkischen Pass ist das nicht so einfach. Auch in Europa arbeiten kann ich nicht. Jetzt, mit dem deutschen Pass, werde ich nicht mehr an jeder Grenze festgehalten und muss unsinnige Fragen über mich ergehen lassen. Du bist immer noch die gleiche Person, aber jetzt kannst du überall in Europa einreisen. Du hast dich nicht ein bisschen verändert, aber jetzt bist du eine andere Person. Viele Einwanderer haben den Rassismus ertragen, da sie in einem Land waren, das ihnen noch fremd war. Sie haben sich wie Gäste gefühlt. Sie haben im Akkord gearbeitet, waren Tag und Nacht fleißig. Der Fleiß resultierte jedoch nicht aus einer Tugend, sondern aus Existenzangst. In diesem reichen Export-Weltmeisterland hat Fleiß als Tugend zumindest in den Köpfen noch einen hohen Stellenwert. Unsere Generation hat dieses Denken abgelegt. Ich bin kein Gast in Deutschland. Ich muss Deutschland nicht mehr dankbar dafür sein, dass ich da bin. Meine Großeltern und Eltern haben Deutschland mit aufgebaut. Ich gehöre zur bereits dritten Generation und habe jedes Recht, hier zu sein. Ja, guten Tag. Nehmen Sie einfach Platz. Hier? Ja, auf dem Stuhl und vorher unten rum freimachen. Ach so, ja, Moment. Melek. Melek, genau. Ein türkischer Name? Genau. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Ja, gut, dann nehme ich an, Sie sind noch Jungfrau. The German Dream geht durch alle Generationen. Meine Großeltern haben davon geträumt, Geld zur Seite zu legen und damit zurück in die Türkei zu gehen. Meine Eltern wollten uns ein Studium ermöglichen. Und ich will, dass wir uns alle endlich das nehmen können, was uns zusteht. Ich will nicht den Job, der für mich vorgesehen ist, sondern den, den ich mir aussuche, auch wenn Deutschdeutsche ihn für sich beanspruchen. Mit der gleichen Bezahlung, den gleichen Konditionen und den gleichen Aufstiegschancen. Ich brauche einen Kaffee. Musik aus. In meiner Kindheit kamen wir in den Medien nicht vor, als wären wir kein Teil der Gesellschaft. Ja. Hm. Internet gab es ja noch nicht. Heute gibt es da ganz andere Möglichkeiten. Ja, aber so einfach war es auch nicht. Ich meine, wir kamen ja schon vor, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, eindimensional und ungebildet. Ja. Als Opferplatzhalter. Ja. Ich meine, ist vielleicht grundsätzlich auch ein Frauenproblem. Ja. Nee, Messersticher-Platzhalter ist auch nicht besser. Ja. Es wird doch gerne so getan, als wäre das die einzige Wahrheit. Ja. Die konzentrieren sich auf die negativen und reißerischen Aspekte. Rufmord, meinst du? Ja, wir sollen es ausbaden und kriegen Vorbehalte ab. Aber wenn von uns auch nur aus der Sicht der Polizeistatistik erzählt wird, das ist Nachrichtenselektion. Absolut, und das ist Meinungsbildung. Meinungsbildung, die in der Mehrheitsgesellschaft einen einseitigen Eindruck hinterlässt. Ich meine, stoß mal einen Deutsch-Deutschen auf die U-Bahn-Schienen. Dann gibt es uns auf einmal. Dann schauen Sie auf einmal hin. Das ist so irre. Jetzt simulieren Sie ja auch die Chancengleichheit und es gibt die Sibyl als Kommissarin. Nee, schon nicht mehr, mein Maiglöckchen. Ein paar Jahre lang war sie unsere Stellvertreterin und das Alibi der Programmmacher, aber jetzt ja nicht mehr. Wie viele selbstbewusste und glückliche Frauen mit Migrationsgeschichte habt ihr eigentlich schon mal bei Traumschiff gesehen? Na, komm, nenn mir eine. Nein, komm, keine einzige. Niemand. Ja, es ist ja auch nicht so, als wenn mich alles, was mich beschäftigt, mit Migrationshintergrund zu tun hat. Nein. Ja, und ich finde es falsch, dass wir ständig als was anderes, als Ausnahme dargestellt werden. Ja, absolut. Pina Atalay, 35, gibt am Freitag ihr Tagesthemen. Dieser deutsch-türkische Blickwinkel von Pina Atalay ist eine Bereicherung für unsere Arbeit. Gut. Eigentlich habe ich auch gar keine Migrationsgeschichte. Ich stamme aus Lemgo. Aber das Gewese zeigt mir doch, dass so eine Biografie anscheinend in den Köpfen der Leute noch keine Normalität ist. Die erste Liebe. Wir probieren mal eine neue Musik aus. In meiner Generation erlebt man immer mehr so Geschichten, dass vor allem die jungen Frauen gegen die Tradition rebellieren. Die heiraten nicht mehr früh. Die heiraten vielleicht auch nicht mehr einen Mann mit derselben Nationalität. Eine Freundin von mir heiratet jetzt einen Deutschen. Und dann habe ich auf einer Verlobungsfeier bei uns im Heim in Bendon meinen Mann kennengelernt. Ich habe ihn vom Weiten gesehen und sagte zu meiner Freundin: Och, ist der schön. Diese Augen. Hast du schon mal so schöne Augen gesehen? Er hat mich auch gesehen. Meine Freundin sagte: Schau nicht so oft hin, du bist ein Mädchen. Ich schaute trotzdem hin. Dann kam er immer näher. Erst war er 3 Stühle von mir entfernt, danach 2 Stühle und dann saß er neben mir. Dann hat er mich zum Tanzen aufgefordert. Ich habe gesagt, ich tanze nicht mit fremden Männern. Doch seine dritte Bitte konnte ich nicht mehr ablehnen. Und wir haben getanzt und uns dann ineinander verliebt. Musik, stopp. Gab es in euren Familien eigentlich Zwangsheirat? Klar gibt es das und das ist schlimm. Aber es ist nicht die Regel. Nee, das wird gerne verallgemeinert. Also ich kenne auf jeden Fall niemanden. Ich auch nicht. Auch nicht im erweiterten Umfeld. Also die Sache ist, dass meine Großeltern beide, also mütterlicher und väterlicherseits, aus demselben Dorf in der Türkei sind. Nein. Doch. Und meine Eltern kannten sich durch ihre Eltern. Aber es war auf jeden Fall keine arrangierte oder gezwungene Hochzeit. Ich glaube, das hätte meine Mutter nicht mit sich machen lassen. Also mein Papa ist mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Und er hat ein Stipendium für den Bereich Maschinenbau und Ingenieurswesen. Wow. Der sprach so gut wie gar kein Deutsch und hat sich so mehr oder weniger durchs Studium durchgekämpft. Man, überlegt euch mal, der ist nachts Taxi gefahren und tagsüber hat er studiert. Ja, krass. Ja. Meine Mama ist nach Beckum gezogen mit den Großeltern. Und mein Papa ist in Konstanz groß geworden. Sie hatten zu der Zeit eine Brieffreundschaft. Brieffreundschaft? Ja, süß, ne? Und die haben sich nur im Sommerurlaub gesehen. Oh. Mit 22 hat er schon um ihre Hand angehalten. Irre, oder? Ja. Weil man sich halt so kannte, dann war das auch okay so. Ja, so war das. Meine Mama hat mir auch erzählt, dass sie immer nur Händchen gehalten haben, klar, bevor sie geheiratet haben. Und sonst nichts. Nein, das wirklich. Nein, das war das höchste der Gefühle. Nein, wirklich. Ein Kuss auf die Wange, das war dann so... Sie ist dann immer rot geworden, hat sie mir erzählt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Also mein Papa hat dann durch unseren Onkel meine Mutter kennengelernt. Mein Onkel war da 13 und der hatte sich beim Fußballspielen ein Bänderriss zugezogen. Genau. Ja, und er musste dann ins Krankenhaus. Und die waren da bei Freunden und die meinten, hey, ja, wir können doch den Surfer anrufen. Der hat den Führerschein und der kann euch dann kurz ins Krankenhaus fahren. Und dann sind beide mit meinem Onkel ins Krankenhaus gefahren und dann waren die ganz schnell hin und weg voneinander und haben sich verliebt. Und die haben sich nach 3 Monaten verlobt dann. Ja, das ging ganz schnell. Ja. Das ist aber wirklich schnell. Aber was ich auch toll finde, ist, dass meine Eltern mich erst nach 3 Jahren Ehe bekommen haben. Echt? Ja, sie ist nicht direkt schwanger geworden. Okay. Und ich finde es auch super, dass mein Vater sie nicht gebremst hat, die Ausbildung zu machen. Ja, das ist echt toll. Sie hat, nachdem mein Bruder und ich in der Schule waren, ihre erste Ausbildung als Erzieherin gemacht. Und danach hat sie auch noch die zweite als Kinderkrankenschwester gemacht. Das finde ich schon toll. Ja, das ist echt toll. Und dann fing das auch bei mir an mit der Liebe. Also ich war nie so jemand, der unbedingt einen Freund wollte. Aber es ist dann irgendwie, wie es ist. Es passiert dann halt doch. Dann habe ich über Freunde jemanden kennengelernt. Ach, das war so schwierig. Ich hatte super Angst, meinen Eltern das zu sagen. Und ich wusste auch nicht, ist das jetzt was Ernstes? Wie das so am Anfang ist, die erste Liebe. Ich hatte kurz in Erwägung gezogen, Medizin zu studieren. Und auch eine Art Vorsemester gemacht in Köln. Habe da aber gemerkt, das entspricht einfach nicht meinen Stärken. Aber da habe ich meinen ersten Freund, jetzt Ex-Freund, kennengelernt. Dafür war es ganz gut. Mütter haben so einen 7. Sinn. Die hat das natürlich gemerkt und mich darauf angesprochen. Und dann habe ich ihr das offenbart. Und sie war gar nicht begeistert. Sie meinte, nein, du kannst keinen Freund haben. Meine Mutter hatte immer Angst. Was werden die anderen sagen? Was wird die Familie sagen, wenn sie wissen, dass meine Tochter mit einem Deutschen zusammen ist? Dann hat sie gedroht. Ich erzähle das deinem Vater, wenn du das nicht beendest. Das ging so über einen Monat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt erzähle ich's Papa selbst. Musik aus. Wir haben noch gar nicht über Kopftücher gesprochen. Nee, bloß nicht. Das ist nicht mein Thema. Ich sehe es auch nicht ein, wieder zur Oberfläche zurückzuschwimmen. Außerdem habe ich was Besseres. An den Wochenenden hat er mich im Wohnheim abgeholt. Von Samstag auf Sonntag haben wir in Dortmund im Hotel geschlafen. Also, ich sollte im Hotel schlafen und er wollte bis zum Morgen draußen spazieren gehen. Da habe ich ihm gesagt, bist du verrückt? Du kommst mit ins Hotel. Aber die Unterhose bleibt an. Ich konnte gut schlafen. Er war oft wach. Und dann habe ich mit Papa gesprochen. Und er hat gesagt, ja, ist okay, wenn du dein Abitur zu Ende machst und die Schule weiterläuft. Wie jeder Vater das, glaube ich, machen würde. Und dann meinte er, dann möchte ich ihn irgendwann kennenlernen. Und wenn er vernünftig ist, sehen wir weiter. Und dann lief das auch ganz gut. Meine Freunde haben eigentlich immer eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Irgendwie gehört das bei uns dazu. Mit meinem Ex-Freund hatte ich eine sehr besondere Beziehung. Vielleicht, weil es der erste Freund, die erste Liebe war. Dass ich je einen anderen heiraten könnte und mich wirklich feste binde, das wünsche ich mir. Aber dann denke ich, Aljoscha, mein Ex-Freund, der war es irgendwie doch noch mehr. Weil wir so eine besondere Bindung hatten. Ich habe aktuell auch einen Freund und da ist das auch so. Also er ist deutsch, das steht eigentlich gar nicht mehr zur Debatte. Aber es geht einfach darum, dass man halt zusammen, aber nicht verlobt ist und sich trotzdem in der Öffentlichkeit zeigt. Was die anderen nicht über mich, aber über Mamas Erziehung sagen, darum geht es. Da steht sie in einem Konflikt. Aber jetzt ändern sich die Probleme. Der Fokus verlegt sich. Wir überlegen jetzt, zusammenzuziehen und das ohne verheiratet zu sein. Ich würde meine weiteren Freunde immer mit ihm messen. Der erste Freund, die erste Liebe. Das ist immer etwas Besonderes. Vielleicht werde ich auch nicht heiraten. Man weiß es nicht. Das ist auch etwas unserer Zeit. dass man immer denkt, die andere Option wäre vielleicht doch besser gewesen. Sogar der Schuldirektor kam damals zu uns nach Hause und bat meinen Vater inständig, mich doch studieren zu lassen. Aber mein Vater sagte nur, ein türkisches Mädchen dürfe nicht solche Ansprüche haben. Meine Kinder sollten es besser haben. Ich hätte ja auch gerne studiert. Väter und Töchter. Oh, honey child, with a smooth, smooth skin. You're gonna take over the world and you don't need him. Ja, auf jeden Fall. Auch heute noch. In der Familie, da weiß ich, dass gewisse Erwartungen gestellt werden und ich sie auch erfüllen möchte. Zumindest früher. Da gab es eine spezielle Dynamik zwischen meinem Vater und mir. Er hat sehr großen Wert aufs Aussehen gelegt. Da war extrem Druck, immer. Für meinen Bruder weniger. Dass ich dachte, ich kann eigentlich nichts essen, weil ich sofort 10 Kilo zunehme. Das ist auch spezifisch für eine türkische Familienkultur. Zumindest bei uns. Man macht sein Selbstbild stark abhängig davon, wie die anderen von einem denken. Ich finde es wichtig, dass man nicht alles, was die Eltern sagen, eins zu eins nimmt. Man darf es auch anzweifeln und für sich selbst bewerten. Es gibt Sachen, die meine Entwicklung wirklich erheblich beeinflusst haben. Dass ich mich als Frau in meinem weiblichen Körper nicht gut fühlte und dachte, dass er nicht gut genug ist oder nicht so gut wie der Körper von meinem Vater oder meinem Bruder. Das konnte aber auch andere Ausmaße annehmen, dass es zu ungesunden Verhaltensweisen geführt hat. Ich habe gelernt, mich davon zu lösen. Jetzt macht mein Vater diesen Druck nicht mehr. Aber ich musste eine sehr drastische Maßnahme nehmen. Ich brauche eine kurze Pause. Straßenatmo und rhythmische Musik bitte. Jetzt noch Außenakustik auf die Stimme. So, so, super. Ich bin die Sportschuh-Zuwenderin. Ich bin die Muskeldehnerin. Ich bin die Marathonläuferin. Ich bin die... Oh, ey, stopp mal alles. Lass uns mit dem Quatsch aufhören. Seit letztem Jahr Dezember habe ich eine Therapie angefangen. Und ich habe meinem Vater gesagt, warum. Ich schiebe es nicht auf euch, aber ich weiß, dass du einen erheblichen Beitrag geleistet hast. Mein Therapeut hat eine Essstörung und ein gestörtes Selbstbild festgestellt. Das habe ich seit Jahren mitgeschleppt und einen unglaublichen Groll gegen meine Eltern gehegt. Sag mir diese Sachen nie wieder. Ich möchte das nie wieder hören, weil das nicht gesund für mich ist. Und seitdem hat er nie wieder was gesagt. Aber das hat über 20 Jahre gedauert, dass ich das sagen konnte. You're so beautiful, can't you see? Come outside, let the sun shine on your body. Und auf einmal war da dieses Selbstbewusstsein. Unabhängig zu sein von anderen Leuten. Das Bedürfnis von meinen Eltern, dass ich so und so aussehe oder das und das mache. Ich stelle das jetzt hinten an. Und meine eigenen Bedürfnisse sind mir wichtiger. Oh, Baby. Die haben keine Menschen mehr. Meine Lieben, wir müssen sehr, sehr auf uns aufpassen. Wir müssen unbedingt Deutsch lernen. Die werden bestimmt für uns nicht extra Türkisch lernen. Auch später nicht? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Meine Süßen, ich kann nur Brot und Wasser auf Deutsch. Aisha, Jim, aber alleine damit kommst du dort nicht weiter. Aber sie brauchen uns. Die haben einfach keine Menschen mehr, meine Lieben. Kein Wunder nach 2 verlorenen Weltkriegen. Und den Massenvernichtungen. Mein Engel, ich habe ein Buch gelesen von diesem Wetschellisch oder Mitschellisch. Ach, egal. Darin ging es darum, dass es in Deutschland keine männlichen Vorbilder mehr gibt. Naja, die meisten deutschen Männer sind entweder gestorben oder sie waren Nazis, meine Süßen. Stimmt. Stimmt. Daher haben die keine männlichen Vorbilder mehr. Ei, bitte, Annem. Nicht, dass die Deutschen auch aus uns Seife machen. Ach, Quatsch. In Deutschland gibt es jetzt viele hilfsbereite Menschen, meine Lieben. Die haben Bestimmkurse für unsere Eingliederung vorbereitet. Und Sprachkurse natürlich. Unsere Kinder werden in der Schule gefördert werden. So Gott will. Inshallah. Inshallah. Ein radikaler Cut. Meine komplette Familie nennt mich Mira. Aber ich habe mich dafür entschieden, mich Melek nennen zu lassen. Ich bin mit dem zweiten Vornamen nach meiner Großmutter benannt, die in Izmir ist. Meine Großmutter ist jetzt 93 Jahre und sie ist mein absolutes Idol oder Bild einer starken Frau, weil sie der positivste Mensch ist, den ich kenne und durch so viele schlimme Dinge durchgehen musste, aber immer noch frohen Mutes ist und kein schlechtes Wort über nichts und niemanden verliert. Einfach nur Liebe und Weisheit, der Wahnsinn. Wenn ich eines Tages so sein würde wie sie, dann habe ich alles richtig gemacht im Leben. Wir sind ja erst ziemlich spät nach Deutschland gekommen. 12 Jahre nach dem Anwerbeabkommen 1973. In Istanbul wollten wir in den 70er Jahren nicht mehr leben. Es waren unruhige Zeiten. Deshalb wollte ich mit den Kindern so schnell wie möglich nach Deutschland, auch um ihnen dort eine bessere Ausbildung zu ermöglichen. Mein Mann fuhr zuerst nach Deutschland. Ich kam dann mit unserer Tochter nach. Die beiden Jungs blieben noch in Istanbul, weil wir sie nicht sofort aus der Schule herausnehmen wollten. Wir wussten damals noch nicht, ob wir wirklich in Deutschland bleiben würden. Dann kamen wir an in Gammertingen, Schwäbische Alb. Da war es dann ruhig. Gammertingen hatte damals 3500 Einwohner. Ich sagte zu meinem Mann, du hast mich in ein Dorf gebracht. Ich war am Boden zerstört. Ich wollte da nicht bleiben. Ich hatte mich so gut auf Deutschland vorbereitet. Ich habe die Sprache gelernt und war mir sicher, ich kann Deutsch. Aber die Menschen in Gammertingen sprachen irgendeine andere Sprache, die ich nicht verstand. Ich habe in Maastricht studiert. Ich war relativ jung, 23, als ich aus der Uni raus war und zu arbeiten angefangen habe. Zuerst für Start-ups oder ein Jahr in einer Werbeagentur, alles immer kreuz und quer. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen in Süddeutschland. Ich habe gedacht, eine Weltfirma in einem Bereich, der mich interessiert. Interior Design, super, toll bezahlt, okay, machen wir. Dann bin ich von Berlin einmal runter in den Süden. Das war ein Kulturschock. Besonders als Rheinländerin hatte ich da Probleme und dann noch mit türkischem Nachnamen. Das war der absolute Wahnsinn. Badezimmerakustik auf die Stimme bitte und ein leises Lüftungsgeräusch ab. Ich drücke die Zahnpasta auf die Zahnbürste. Ich führe die Zahnbürste zum Mund. Putze in kreisförmigen Bewegungen. Alles ganz. Ich spucke aus. Ja, das fühlt sich aktiver an. Ich bin eine Kämpferin. Es braucht einiges, um mich unterzukriegen. Ich bin auch ein Dickkopf und habe manchmal einen sehr starken Willen. Ich habe die Firma in Süddeutschland damals aufgrund von persönlichen Diskrepanzen verlassen. Der oberste Chef in meiner Abteilung hatte von Tag 1 ein Problem mit mir. Mein Nachname war ihm zu kompliziert und er hat sich auch geweigert, ihn zu lernen. Und ich bin eine Frau. Wir waren nur 5 im Team. Und die anderen 4 Herren, meine Kollegen, deutsche Männer in meinem Alter mit der gleichen Ausbildung, die wurden ganz anders behandelt. Sie bekamen Benefits wie Reisen zu Messen und Inspirationsreisen und die haben auch ein anderes Gehalt bekommen. Das war für mich nicht akzeptabel. Ich bin an die Personalabteilung herangetreten. Dann wurde hier und da ein bisschen was angepasst. Ich habe aber gesagt, ich möchte mich gerne weiterbilden. Würdet ihr mich darin unterstützen? Zum Beispiel, indem ich ab und zu einen Tag frei hätte für Prüfungen. Ich habe nicht nach finanziellem Support gefragt. Es ging mir lediglich um ein Entgegenkommen. Sie wollten das partout nicht und dann bin ich gegangen. Ich habe versucht, daraus ein positives Gefühl rauszuziehen. Auch wenn mich diese Zeit sehr belastet und eine riesengroße Angst dargestellt hat. Ich bin am Ende auch nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen. Ich habe mich diskriminiert und nicht wertgeschätzt gefühlt. Deutlich weniger wert als meine Kollegen. Ich muss das jetzt irgendwie ins Positive wandeln, sonst trage ich auch noch mentalen Schaden davon, dachte ich. Ich habe Angst. Da ist Angst. Ich bin traurig. Da ist Trauer. Ich bin glücklich. Da ist Schönheit. Ich bin wütend. Da ist Wut. Ich freue mich. Da ist Freude. Ich fühle. Da ist Empathie. Ich habe eine Weile einen Arbeitspsychologen gesehen. Und wir haben viel über Stresskompensation gesprochen und versucht, meine Work-Life-Balance zu verbessern. Der Psychologe hat mich dann für 5 Wochen krankgeschrieben. Als Burnout-Prävention. Das war ziemlich heavy. Und besonders danach wieder zurückzugehen, wissentlich, dass das Team weiß, warum ich nicht da war. Das war für mich eine der größten Ängste oder der größten Überwindungen, da wieder erhobenen Hauptes zurückzugehen. Einfach stark weiterzumachen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich habe mich über meine Ängste, bewertet zu werden oder dass das ein Bruch in der Karriere ist, hinweggesetzt. Und dann habe ich einen radikalen Cut gemacht und bin nach Córdoba gezogen und zurück an die Uni. Letzten Sommer habe ich den Master abgeschlossen. Heimatküche. Wir werden Freude haben, wenn wir in Deutschland sind, meine Engel. So Gott will. Inshallah. Wir werden in Bechkum in die Kinos gehen, ins Theater und werden viele Tanzlokale besuchen, wie in Istanbul. Und wenn ich in Bechkum, dann gehe ich sofort zurück, ihr Lieben. Warum meinst du denn jetzt? Jetzt muss ich auch weinen. Gibt es in Deutschland eigentlich Gemüse? Die haben, glaube ich, nur Kartoffel, Kohl und Möhren. Ich glaube nicht, dass ich mit Kohl alle türkischen Gerichte hinbekomme. Engel, warum weinst du denn? Was ist denn Bechkum? Oh, Bechkum. Das ist eine kleine Stadt in Westfalen. Ach so. Oh, ja. Süß. Meine Großeltern kommen auch nicht aus der Großstadt. Deswegen glaube ich, dass sie viel im Theater waren. Oma hat auch ganz international gekocht. Ich mache eine neue Musik an, ja? Ja. Nicht traurig sein. 3 Auberginen in 5 mm dicke, runde Scheiben schneiden. Und in einer Ofenform etwas überlappend anordnen. Ich koche auch sehr gerne. Ich glaube, das hat auch mit unserer Kultur zu tun, weil bei uns Essen immer sehr wichtig ist. Ja, es ist schon ein heimisches Gefühl, was ich bekomme. Das Essen, die Leute, die Sprache. Aber ich spüre auch eine Distanz dazu, dass ich merke, ich bin sehr anders. Eine rote Spitzpaprika in Scheiben schneiden. Ich sehe jetzt mehr türkische Seiten an mir. Seit ich in Spanien bin, erinnert mich sehr viel an die türkische Kultur. Wie die Leute essen und miteinander umgehen. Da ist die spanische Kultur der türkischen Kultur ähnlicher als der deutschen. Und zwischen den Auberginenscheiben verteilen. Aber auch die asiatische Küche, alles probiere ich aus. Und das macht meine Mutter auch sehr gerne. Das ist eine sehr große Leidenschaft. Auch wenn ich reisen gehe, ist das immer toll. Ich reise einfach gerne. Was gibt es Schöneres, als verschiedene Kulturen zusammenzubringen und unterschiedliche Küchen zu kosten? In einem Topf reichlich Olivenöl erhitzen. In jeder Gesellschaft gibt es einen Durchschnitt. Und wer da jetzt gerade nicht drunter fällt oder die einzige Türkin in der Klasse ist und alle Mädels sind blond und haben blaue Augen, ist natürlich anders. Zwiebeln einige Minuten. Und ich mit meinen dicken Augenbrauen. Aber in der Türkei fühle ich mein Herz. Es ist ein anderes Gefühl. 2 Tomaten und den Knoblauch hinzufügen. Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr bewertet dort. Mein Türkisch ist zwar ganz gut, besonders für jemanden, der da nie gelebt hat, aber ich fühle mich dort nicht wie ein kompletter Einheimischer, eher als Tourist. Die merken das innerhalb von 2 Minuten, dass man nicht dort aufgewachsen ist. Und dann wird man wie die Deutsche behandelt. Ein Teelöffel Tomatenmark. Auf keinen Fall könnte ich jetzt in der Türkei leben. Die Menschen, das Unorganisierte, die Männer, dass mir kein Mann den Weg frei macht oder mir die Tür aufhält. Die gehen stur auf einen zu auf der Straße. Es ist überwiegend so. Die jungen Männer sind auch anders. Ich könnte auf keinen Fall da leben. Und jetzt mit der politischen Entwicklung sowieso nicht. Deswegen bin ich schon sehr dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Alles für ein paar Minuten Köche. Man muss sich anhören, dass man arrogant wäre oder sich für etwas Besseres halten würde. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Aber es wird einem entgegengebracht. Und dann das Thema Religion und dass uns unsere Eltern nicht die richtigen Werte mitgegeben haben. Und wenn sie dann noch hören, dass ich mir die Wohnung mit 2 guten Freunden von mir geteilt habe, von denen einer auch noch schwul ist, dann ist es aus. Das ist schade, weil ich kann da nicht ich selbst sein. Also ich bin irgendwie türkisch. Aber nur die Kultur und Tradition, die man von den Eltern und der Familie hier so mitbekommen hat. Mein eigentliches Leben, mein Lebensstil ist deutsch. Das sagt mein Vater auch immer zu meinen Freunden. Dann sagt er, ja, meine Tochter, ihr Lieblingsessen sind Kartoffeln. Sie ist doch mehr eine deutsche Kartoffel als ihr. Das ist dann schon mehr so ein Witz. Petersilie kleinhacken. Deutschland hat etwas Beruhigendes. Da ist für mich alles gut. Für alles gibt es eine Telefonnummer, wo man fragen kann. Wenn ich verloren wäre in Deutschland, weiß ich, das wird gut. Das ist Deutschland für mich. Das ist meine Rückfallstruktur. Ich liebe Köln. Und es wird immer Heimat sein. Das ist klar. Aber dass ich da nicht lebe, haben meine Eltern ein bisschen verbockt. Die haben es selber ganz gut gemanagt und mich damals mit 15 das erste Mal in die USA geschickt. Danach war klar, ich möchte nicht an einem Ort bleiben. Bei meiner Schwester und meinem Bruder dann das Gleiche. Meine Eltern waren da wohl auch schon erprobt und sind auch echt stolz. Aber ich glaube, bei unserer Mama ist immer noch diese kleine Traurigkeit mit drin, warum wir nicht zu Hause bleiben könnten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade sehr wohl in Córdoba. Köln ist nicht der Ort, an den ich mal zurückkehren werde. Fertig sind die gebackenen Auberginen aus dem Ofen. Geheimrezept meiner Oma. Jetzt nicht mehr geheim. Auswahlverfahren. Sie haben Arbeitskräfte gerufen und es sind Menschen gekommen. Hier sind drei Bewerberinnen. Sie heißen alle Aische. Für Arbeitskräfte reicht das. Wir fangen an. Alle drei in eine Reihe stellen. Die Kleider einmal ausziehen. Tief einatmen. Ich kündigte sofort bei der amerikanischen Mobile Oil Company in Iskenderun. Ausatmen. Und fuhr 632 Kilometer mit dem Bus nach Ankara. Husten. Zur medizinischen Voruntersuchung. Eine Faust machen. Sie untersuchten uns von oben bis unten. Faust lösen. Wir Frauen mussten in einen Raum eine Reihe bilden und uns ausziehen. Ganz nackt standen wir da. Nur den Slip durften wir anbehalten. Als ob wir uns für Misswahlen gemeldet hätten. Ein deutscher Arzt und eine deutsche Krankenschwester haben uns untersucht und geschaut, ob wir Narben von Operationen haben, wie der Körper gebaut war. Sie nahmen Harnproben, Blutproben, kontrollierten das Herz, machten Röntgenaufnahmen von der Lunge und auch die geistigen Fähigkeiten wurden geprüft. Ich musste mit Bauklötzen ein Haus bauen und dann haben alle geklatscht. Oh, heftig. In der Schule hatte ich das Gefühl, egal welches Fach, Musik, Kunst, Geschichte, Deutsch, wir haben immer den Holocaust durchgemacht. Ja, ständig. Ja. Das war einer dieser Momente, in denen ich mich besser gefühlt habe als meine deutschen Mitschüler. Ja, wieso? Ja, ich wusste, meine Großeltern haben damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Ah, okay. Was wird die Familie sagen? Auf Frauen bezogen verstehe ich das wirklich als Unabhängigkeit, dass man alleine was schaffen kann. Das ist so für mich Stärke. Auch mal Niederlagen einstecken können, scheitern können. Wenn man daraus wächst, ist das auf jeden Fall so. Ich bin durch viele Erfahrungen gewachsen. Das Ausziehen, das mit dem Freund, weil das bei uns in der Kultur nicht anerkannt ist. Ja, da musste man auch eine gewisse Power haben, um das durchzuziehen und dahinter zu stehen. Mein Kind zieht aus, ohne geheiratet zu haben. In derselben Stadt. Das war ja auch noch das Problem. Was sagen die anderen? Wieso zieht die denn aus unserer Wohnung in Wuppertal in eine andere Wohnung in Wuppertal? Bin ich keine gute Mutter? Das war dann immer so die Frage. Meine Mutter will ja auch nicht, dass die Familie weiß, dass ich einen deutschen Freund habe. Vor allem jetzt mit meinem aktuellen Freund sage ich ihr, dass mir das egal ist. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich finde es schade, dass du anscheinend nicht hinter mir stehst, obwohl du mich so erzogen hast. Wenn jemand aus meiner Familie auf mich zukommen würde, ich erzähle nicht, dass ich Single bin. Wenn die mich fragen, dann antworte ich ehrlich, weil ich dahinter stehe. Wir überlegen jetzt, zusammenzuziehen. Mein Freund muss aber noch das Gespräch mit meinen Eltern suchen. Auch um das Okay von denen zu bekommen, aber vor allem, dass man nicht heiraten muss, nur um zusammenzuziehen. Man probiert das halt aus. Das wird echt nochmal spannend. Ich habe mir vieles erkämpft, was nicht normal war. Ich gehe dann mit dem Kopf durch die Wand. Und bei meiner Schwester war es dann normal. Dieses Feiern gehen, bei Freunden übernachten, zu studieren und nicht eine Ausbildung zu machen, der erste Freund. Ich bin immer sehr an meine Grenzen gekommen und daraus gewachsen. Ich würde sagen, ich schaffe alles, was ich mir in den Kopf setze. Freiheiten und Tabus. Jetzt haben wir schon wieder nicht über Kopftücher gesprochen. Oh, nee, ja, echt? Aber ist auch nicht mein Anspruch, irgendwas zu verallgemeinern. Oh, Moment. Könnt ihr kurz weitermachen? Das ist mein Papa. Ich habe heute noch gar nicht mit dem gesprochen. Wie? Du sprichst jeden Tag mit deinem Papa? Ja, klar. Eigentlich rufe ich den jeden Morgen an. Papa? Hallo? Wie geht's dir? Ob mein Bruder eine Freundin hat? Warum? Weißt du, ich möchte sagen können, ich möchte einen Mann an meiner Seite. Du machst dir Sorgen? Das zu sagen, muss man sich heutzutage schon wieder trauen, sonst ist man keine Feministin. Für viele schließt sich das gegenseitig aus. Körperliche. Man kann nicht unabhängig oder feministisch sein und sich gleichzeitig an einen Mann binden wollen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, das heißt doch nicht, dass man unterwürfig dem Mann gegenüber ist. Du machst dir Gedanken, ob er auch genug Sex hat? Warum fragst du ihn das nicht einfach selbst? Wenn ich mit meiner Familie bin, dann bin ich die Ausnahme, die studiert. Ja, alle anderen, die haben eine Ausbildung gemacht. Meine Cousinen in meinem Alter, ne? Die sind verheiratet, haben schon ihr zweites Kind bekommen. Echt? Ja, und dann heißt es immer voller Mitleid, och, du bist noch nicht verheiratet, du hast noch kein Kind. Du, da fühlt man sich irgendwie so, oh Gott, ich bin spät dran. Ey, die haben schon ihr zweites Kind. Ja, und dann, Druck. Das ist total. Und dann komme ich zurück hier in meinen Alltag nach Hause und denke, oh nö, ist alles gut so. Ich meine, Sexualität ist auch so ein Thema. Also bei uns ist das mit einem großen Schamfaktor verbunden. Absolut. Ich meine, das Thema ist halt auch ein bisschen beladen, ne? Mhm. Ich würde zum Beispiel niemals mit meinem Vater darüber sprechen. Oder ich würde auch niemals darüber sprechen, wenn mein Vater gerade neben mir sitzt. Aber mit meiner Mutter zum Beispiel, mit der kann ich total offen darüber sprechen. Und da gibt es auch keine strengen Regeln drumherum, von wegen, du darfst keinen Kontakt. Ich hatte meinen ersten unschuldigen Freund mit 15 und der war auch bei uns. Das ist alles völlig in Ordnung gewesen. In meiner Familie, da wird auch nicht über Sexualität gesprochen. Weißt du, früher, wenn wir mit unseren Eltern zusammen einen Film geguckt haben, bei jeder Sexszene, echt, da wurde einfach mal weggedrückt. Ganz kurz für ein paar Sekunden. Ja, deshalb war auch für mich alles neu. Ich habe mir auch deshalb Zeit gelassen. Küssen war das höchste der Gefühle. Ich wollte auch immer männlich sein. Echt? Ich wollte zum Bund gehen. Ich wollte immer sein wie mein Vater. Auch wenn mir jeder gesagt hat, du siehst genauso aus wie dein Vater. Du bist wie dein Papa. Ich wünsche mir schon oft, dass ich ein Mann wäre. Ich fühle mich wohl als Frau, aber es wäre deutlich einfacher als Mann. Das stimmt. Ich meine, in der Türkei auch. Du, ich war mal 4 Monate in England, ne? Und ich hatte mein Zimmer schon untervermietet. Und in der Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ui. Am letzten Abend vor der Abreise, da war mein Freund bei uns zum Essen eingeladen. Und ich habe meine Eltern gefragt, ob er bei uns schlafen darf und mich mit meinem Papa am nächsten Morgen zum Flughafen fährt. Ja. Ui, die meinten so, ja, im Wohnzimmer. Oh, ja, ich musste richtig betteln, ne? Ob er nicht im Zimmer auf dem Boden, also meine Schwester und ich, wir haben da noch so ein kleines Zimmer, ob er da nicht auf dem Boden auf einer Matratze schlafen darf. Oh. Ja, das war so gerade okay, aber die mussten sich wirklich richtig überwinden, ne? Und abends, da hat man sich natürlich ins Bett vom anderen geschlichen. Und mein Freund, der war so nervös. Der hat die ganze Zeit gedacht so, oh Gott, wenn die jetzt reinkommt. Der Arme. Ja, aber ich auch, ne? Man macht ja nichts. Man liegt einfach nur nebeneinander. Aber als es hell geworden ist, da bin ich ganz schnell wieder in mein Bett geschlichen. Man fühlt sich wie so ein junges Küken. Weißt du, bei mir ist auch das Ding, ich möchte körperlich stark sein. Und unabhängig im Kopf. Ich meine, die Geschlechter untereinander sind abhängig voneinander. Das ist doch eine natürliche Gegebenheit. Also für mich zumindest. Am Ende sind wir sich ergänzende Geschlechter, aber unabhängig insofern, dass man selbstbestimmt lebt und Entscheidungen für sein Leben selbst trifft. Absolut, ja. Fragst du ihn auch, ob ich mit jemandem meine körperlichen Bedürfnisse auslebe? Okay, Papa, ich muss jetzt auch mal weitermachen, ja? Ja, ich erzähle dir später, wie es gelaufen ist, okay? Okay, ich hab dich auch lieb. Tschüss. Zukunft. Ich dimme die Studiobeleuchtung. Ich stelle mich ans Mikro und trinke einen Schluck stilles Wasser. Ich schalte die Musik an und bewege mich leicht im Takt. Ich war immer Papas Business-Tochter. Ich war immer die Schlaue. Ich war immer die Verständnisvolle. Die Wirtschaftlerin. Die Ruhige. Die Rebellische. Die Knallharte. Die Kontrollierte. Die Aufrechte. Ich wünsche mir mehr Toleranz. Für mich sind andere Menschen wichtig. Dass Menschen auch kritisch sind. Und das geht los beim Konsum. Ich wünsche mir mehr Akzeptanz und Toleranz. Das würde ich über mein eigenes Wohlergehen stellen. Wir sollten uns mehr umeinander kümmern. Die Politik und die Medien gelten als Vorbilder oder repräsentativ für die Gesellschaft. Wenn sich da nicht was ändert, und es bewegt sich ja leider in die falsche Richtung, mit den rechten Parteien, der ganzen Anti-Flüchtlingspolitik und dass manche Politiker mit den jungen Wählern überfordert sind, dann sieht das leider ein bisschen schwierig aus. Aber ich finde, wenn jeder Einzelne ans Miteinander denken würde, dann würde sich was ändern. Ich glaube, so überlebt eine Gesellschaft auf lange Sicht. Ich merke immer mehr, es ist das Wichtigste, die Menschen zu bilden. Ich denke, da liegt der Schlüssel für alles. Meine Antwort. Besonders in meiner Generation ist jeder so. Ich. Ich bin noch nicht bereit für eine Beziehung. Ich brauche meine Freiheit. Ich finde es immer eine Bereicherung, andere Kulturen kennenzulernen. Das schließt sich nicht aus für mich. Es sind alle sehr in ihrem individuellen Rahmen. We can beat them. Für mich wäre es ideal, wenn alle mehr zueinander gewandt sind. Vielleicht ist das utopisch. Wir sind ganz große Hedonisten, ganz klar. Ich würde mir das wünschen. Und dann paradoxerweise denken wir ganz bewusst. Es geht los mit Slow Food, vegane Ernährung, mehr Sport, auch nachhaltige Mode, kleinere Marken. Das ist genau unsere Generation. Wir sind sehr polarisiert und das ist das Spektrum. Ich wollte immer Tierärztin werden, aber ich weiß gar nicht wieso, weil wir hatten nie Haustiere. Ich habe immer mit Kindern, Jugendlichen und auch Kultur gearbeitet. Dadurch, dass ich durch meinen kulturellen Background auch immer so damit konfrontiert war, würde ich gerne dafür was wiedergeben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich das umsetzen könnte. Klar, es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich traue mich da einfach nicht so. Obwohl ich glaube, dass ich das könnte. Aber dieser erste Schritt nach der Uni in die Arbeitswelt fällt mir gerade ein bisschen schwer. We can be heroes. Not just for one day. Ich habe sehr oft Angst vor der Zukunft. Vor meiner persönlichen Zukunft. Ich weiß nicht wohin. Ich könnte ja vom Kopf her noch woanders leben. Tokio, Japan, Korea, irgendwo anders. Dadurch ist es so ungewiss. Davor habe ich Angst. Ich würde in Wuppertal alt werden. Wenn es mich jetzt irgendwo anders hinzieht wegen des Jobs, dann klar würde ich da auch hingehen. Aber ich mag Wuppertal. Das ist klein und süß. Aber auch wirtschaftlich, dass ich keinen Job finden könnte oder nicht glücklich zu sein mit meinen Entscheidungen. Und vor der Partnerwahl habe ich Angst, dass meine Wahl die falsche sein könnte, auch angesichts der Scheidungsrate. Ich will noch einen vollen Marathon laufen. Ich möchte eine Reise mit meinen Geschwistern machen. Nepal oder Bali. Hauptsache weit weg und mal wieder zusammen mehr Zeit haben. Not just for one day. One day? Aber hey, sollten wir nicht mehr über Kopftücher und Burkas reden? Oder Schweinefleisch, Zwangsheirat und Ehrenmord? Womöglich ja. Aber das hier ist nicht der Raum für Pauschalisierung. Bid Memmisch, Not Finished Yet, von Ralf Hamann. Mit Zitaten aus Die deutsche Eiche von Tussal Mohl. Es sprachen Sandra Bezler, Kerstin Kramer, Silvia Munson-Lopez und Shir Elolo, Lilay Rosa, Sema Poyraz. Technische Realisation Alexander Buske. Regieassistenz Leila Margareta Jafarian. Regie und Musik Ralf Hamann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019. Dramaturgie Nathalie Charlies.